Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag, 18 Uhr, 2 Stunden für euch, Sunday Eve Experiment. Der zweite Teil unseres GEPA-Spezials und im Studio ist DJ Voices. Musikalisch wird es bestimmt heute ähnlich vorangehen wie letztens oder vor 2 Wochen mit Korova. Dieser sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt, sowie der Sören Machiste, der in 2 Wochen bei uns sein wird. Und wir sagen Hallo an unseren Studiogast. Hallo. Und fangen doch gleich mal mit der Musik an und dann werden wir Sie ein wenig fragen zu Ihrer DJ-Tätigkeit und was Sie genau so bei SGPA tut. Viel Spaß!

Ja, Corinna, kommen wir doch gleich mal als erstes auf deinen Namen zu sprechen, Voices. Es war bei dir eine lange Suche. Warum letztendlich Voices? Okay, warum es so lange gedauert hat, ich glaube, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Voices, ich identifiziere mich eigentlich damit, weil Voices kommt von Voice, ne? Wie eigentlich jeder weiß, Stimme, hat für mich was sehr Feminines. Stimme hat auch musikalisch halt eine Herleitung und von daher passt es einfach mal dann schon sehr gut. Das S ist natürlich noch zur Verfeinerung, ja, um das Ganze ein bisschen niedlich klingen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich dann schon alles. Und DJen, da habe ich darauf halt verzichtet, weil ich finde das Wort an sich alleine stehend einfach mal besser, ja. Du sagst gerade, du hast darauf verzichtet. Ich lese es trotzdem immer noch, das DJen. Wollen die Herren der Schöpfung dich ärgern oder wie kommt's? Die Herren der Schöpfung dich ärgern wollen damit? Nee, ich glaube, die wollen das einfach mal ein bisschen untermalen oder hervorheben, denke ich mal, dass eine Frau dahinter steht. Mehr wird, ist das nicht, ja. Also du meinst so zur Promotion, damit dann halt mehr Herren kommen? Nee, ich verstehe. Es zieht einfach besser. Und wie lange gibt es dich jetzt schon hier in Dresden als DJ? Ich habe das jetzt für mich eigentlich mehr oder weniger so published oder festgemacht seit 3-4 Jahren. 4 Jahre möchte ich schon bald sagen, ja, genau. Ich meine, das Interesse war schon immer da, aber irgendwann beschließt man halt für sich, okay, jetzt fange ich an, Platten zu kaufen, Plattenspiele und so weiter und so fort, ne, wie das dann halt immer so ist. Das ist schon beachtlich. Und seit wann bist du bei Scaper? Scaper, so, also wie jetzt Scaper an sich jetzt heißt, gibt es ja erst seit letzten Jahr, ne? Aber die Jungs kenne ich schon ein bisschen eher. Also schon, ich glaube, 1-2 Jahre schon vorher. Aber so richtig aktiv bin ich jetzt dabei, seit es halt Skatepark gibt, genau, seit letzten Sommer. Dann will ich hier an dieser Stelle kurz nochmal erwähnen bezüglich Skatepark, falls ein paar heute zuhören, die vor 2 Wochen nicht dabei waren, wo Skatepark näher erläutert wurde. Es gibt auf bang.de jetzt auch endlich ein Spezial dazu, wo da nochmal konkret steht, was Skatepark ist, beziehungsweise die Entstehung von Apex zu Skatepark, wer dabei ist. Und weil uns die Jungs musikalisch so gut gefallen, haben wir halt gedacht, wir machen Spezial und laden halt jeden der Mitglieder ein, bis auf den Torero, der derzeit in Australien ist. Also schaut einfach auf bang.de immer vorbei unter Speziale und wir widmen uns weiter mit der Voices. Wie sieht es denn bei dir mit Produktion aus? Bist du selber momentan schon veröffentlicht worden oder fleißig im Studio? Fleißig im Studio? Nee, das wäre völlig übertrieben. Ich sag mal, also der Sören Machista, der jetzt sozusagen der produktive Part, was Produktion jetzt angeht, bei uns bei Skatepark ist. Natürlich gibt man da irgendwie jetzt seine Inspiration jetzt mit dazu und versucht halt Vorschläge mit einzubringen, jetzt um Musik zu verwirklichen oder umzusetzen. Also ich sag mal, da sind Ideen schon da und bestimmt auch irgendwann mal wird natürlich irgendwas folgen, ja, aber es ist jetzt noch nichts Aktuelles. Genau, Punkt. Da werden wir noch ein bisschen warten. Und du sagst uns natürlich Bescheid, sobald was draußen ist, und dann laden wir dich wieder ein und reden intensiv über deine Veröffentlichung. Track. Gibt es demnächst spezielle Dates, die du hier vielleicht nennen möchtest, wo man dich hören kann? Demnächst, wir spielen ich unter anderem beim Festival am Zaun, beim Elbhangfest zur bunten Republik Neustadt in der Luisenstraße 34. Na, ich hoffe, dass noch ein paar Festivals überhaupt im Sommer folgen, weil ich finde es sowieso halt, Open Air zu spielen, ein schönes Ambiente. Ja. Ja, das klingt so, als hätte die gute Voices Bedarf an Dates. Ruft einfach bei uns an, wir vermitteln sie gern. Oder checkt Bang DJ, da ist sie auch dabei. SWEX. Tja, Corinna, ja, was frag ich denn? Ja, ich habe selber gerade ein kleines Blackout. Aber um nochmal auf die Sache zurückzukommen, bist ja schon ein paar Jahre dabei, was Auflegen angeht. Legst du eigentlich schon immer in dem Bereich Techno, House Techno auf oder hast du mit irgendwelchen bestimmten Skills angefangen, so wie viele Gäste, die wir schon hatten, die haben halt von Drum Bass über Hip-Hop, sind denen ihre Roots und sind dann in die Schiene, was House Techno angeht, reingerutscht. Und sind dort hängen geblieben und ist das bei dir genauso gewesen oder hast du von vornherein gesagt, okay, die geraden Beats im Allgemeinen ist mein Style? Ich glaube, in der Zeit, wo ich angefangen habe, bin ich überhaupt erstmal wieder ein bisschen mehr darauf gekommen, so eine Musik zu hören, weil ich meine, ich höre auch genug andere Musik jetzt. Und das, was mir da zu dem Zeitpunkt jetzt gefallen hat, ich glaube, mit dem bin ich dann noch eingestiegen und das hat sich, glaube ich, mit dem, was ich heute auch noch spiele und höre, eigentlich schon so verbunden, genau. Also ich denke mir, das ist immer schon der gleiche Stil geblieben und ist es auch noch, genau. Was anderes dazu, verfolgst du eigentlich ein strenges Ziel jetzt irgendwie mit Musik, vielleicht sogar Karriere in Anführungsstrichen zu machen? Einfach mit Musik Erfolg zu haben und da trotzdem davon leben zu können und Musik halt als Lebensinhalt zu sehen? Also Lebensinhalt trifft's schon mal, weil seitdem ich jetzt nämlich der Musik irgendwie so widme, ist es natürlich auch eine Erfüllung von mir, mit der ich mich auch identifizieren kann. Und dem jetzt nachzugehen und das irgendwie jetzt explizit auszubauen, ist natürlich wunderschön. Aber ich muss jetzt nicht sagen, ich strebe irgendeinem Idol jetzt nach und möchte genauso sein wie der oder die. Ich finde es natürlich gut, wenn man natürlich professioneller noch irgendwie was machen könnte und vielleicht auch irgendwie beruflich der Sache nachgehen könnte, Musik, weil das einfach mal mein Hobby, meine Liebe, meine Leidenschaft ist. So würde ich das jetzt zeichnen, genau. Also abwarten, was es ist eine Liebe und ein Hobby und eine Leidenschaft. Okay, genau. Abwarten, was kommt, na klar. Aber natürlich dabei bleiben. Ja. piece together our lives. It's a puzzle where to begin. Touch me, I can't wait. Independent love. Separate but together forever. It's you I'm thinking of. Whenever we're together, I can hardly contain myself. You thrill my body. Animalistic qualities soon take me over. I'm down on all fours and I'm staring at the moon. Grip me, then flip me. Yes, I'll be coming soon. I do for myself when I need to, but this man I need, it's true, it's true, it's true. Love, what were you thinking of? Love, what were you thinking of? Love, what were you thinking of? Who says I can't be independent and still want a man? Do for myself, what is love is all I can stand. Love, what am I to do? I'm an independent woman, strong and secure. But the touch and love of a man makes life easier to endure. My mind is in a daze, my body's soaking wet. My mind can't remember what my emotions won't forget. Love, what were you thinking of? Love, what were you thinking of? Love, what were you thinking of? Love, what am I to do? Yes, I do.

Sollen Sie noch was fragen haben? Fällt dem Herr da noch was ein? Auf die Schnelle. Ja, mir fällt da noch was ein. Zu guter Letzt unsere allseits beliebte Frage. Wen möchtest du grüßen? Worüber kann man dich erreichen? Also Webseite, hast du eine eigene Webseite? Oder halt, wie gesagt, eure, ja, Groupie-Webseite wollte ich gerade sagen. Nee, eure Member-Seite, also wo du halt angestellt bist oder wo du Mitglied bist. Und ja, das ist eigentlich die Frage. Grüß einfach jemanden und ja, gib einen Kontaktpreis, damit die Leute, die das hören, dich da draußen, wenn sie Interesse haben, dich buchen können. So, zur Webseite erstmal. Ich meine, es ist ein Skaper-Special, von daher auch auf der Skaper-Seite zu finden, klar. Und Grüße gehen natürlich an die Jungs, an den Sören und den Oliver, die ich sehr gern habe und denen auch sehr dankbar bin, dass ich mich bei Skaper so verwirklichen kann und der Musik dort auch so nachgehen kann. Ja, und ich grüße natürlich alle Leute, die hier zuhören, ne? Natürlich. Und ein spezieller Gruß geht noch an die Tanja in Leipzig, ne? Weil die mich gerade zurzeit sehr zum Lächeln bringt. Ich glaube, das muss genügen. Okay, ich an dieser Stelle grüße diesmal den Christian Polocek, der unter uns oder nicht mehr unter uns weilt, sondern ganz fernab in Australien. Und ein Telefon klingelt, hier ist wieder jemand sehr wichtig, obwohl draußen an der Tür steht, Telefone bitte ausschalten. Ansonsten, wie immer, alle Infos gibt's bei www.bang.de. In 14 Tagen haben wir dann Sören Marchisse hier, auch von der Skaper Crew. Und der Rick stört mich gerade mit seinen Telefonaten. Ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder um dieselbe Zeit. Und das war's von uns. Und tschüss. Da ist mir noch was eingefallen. Ganz zum Schluss grüße ich natürlich noch die gute Matte, die jetzt gerade in München ist und hoffentlich bald wieder in Dresden-Town anzutreffen sein wird. Und natürlich Grüße auch von Romy. Bis später. Tschüss. Thank you.